WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu unserer Freitagnacht-Ausgabe, eine Freitemennacht. Ihr könnt euch also gerne melden, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. So, und die erste Anruferin heute Nacht ist 40 Jahre alt und heißt Laura. Ja. Ja. Tierisch aufgeregt. Ach, Laura. Ja. Wir beide werden das schon schaukeln. Okay, ja. Gut. Wo fange ich an? Also, ja genau, wo fängst du an? Was ist dein Thema? Überschrift. Ja, ich bin jetzt siebeneinhalb Jahre mit meinem inzwischen Ex zusammen gewesen. Und es ist so, dass wir uns im Januar räumlich getrennt haben auf meinen Wunsch. Mhm. Weil ich einfach für mich sehen wollte, ist es jetzt Gewohnheit oder sind es halt tiefe Gefühle, die uns verbinden. Mhm. Und er war dagegen, aber ich habe es halt trotzdem durchziehen wollen. Er wollte eine Paartherapie machen. Ich habe gesagt, das können wir irgendwann machen. Ja. Erstmal ausziehen. Also war das so eine grundsätzliche Überlegung, weil du nicht mehr zufrieden warst in der Beziehung? Ich hatte einfach Angst, dass ich war in der Beziehung im Großen und Ganzen. Klar gibt es immer Kleinigkeiten, wo man jetzt vielleicht was auszusetzen hatte. Mhm. Aber es ist halt im Zusammenleben nun mal einfach so, dass man bestimmte Kompromisse auch eingehen muss. Also wenn es einen nicht belastet, ne? Mhm. Also das habe ich schon genau abgewogen. Also das war... Okay, aber es ist jetzt nicht vorgefallen, dass er dich geschlagen hat, dass er fremdgegangen ist, dass du fremdgegangen bist. Es war einfach irgendwie so eine gewisse Routine oder vielleicht Langeweile in der Beziehung? Das Fremdgehen, das ist ein Punkt. Also ich bin zwar nicht, ich habe mit niemand anderem geschlafen, aber ich habe im September war ich in der Reha und habe dort, wie man so schön sagt, einen Kurschatten gehabt, über 3 Wochen. Mhm. Und das war halt ein Mann, der mir einfach mal wieder das Gefühl gegeben hat, wie toll ich bin. Und das ist so ein bisschen, in der langen Beziehung so ein bisschen abgeflacht einfach. Verstehe, das klingt so ein bisschen ausgelaugt. So, getrennt im Januar. Und nun? Genau, haben uns aber regelmäßig gesehen. Und vor 3 Wochen, wir gehen also eigentlich immer zu den Fußballspielen von unserem lokalen Fußballverein. Mhm. Ist er nach dem Spiel nicht nach Hause gekommen. Das ist jetzt auch nichts großartig Ungewöhnliches. Das haben wir so gehalten, dass man sich dann gegenseitig Bescheid sagt. Mhm. Er hat dann aber nicht Bescheid gesagt, kam auch nicht. Und irgendwie hatte ich da schon ein ungutes Gefühl. Also nach Hause heißt zu dir nach Hause. Er wohnt ja mittlerweile woanders. Ja, ich nenne es immer noch zu Hause. Mhm. Okay. Ja. Und ich habe ihn dann darauf angesprochen und er sagt, er war halt weg. Okay, habe ich dann mal so hingenommen und in der Woche darauf, also er ist normalerweise immer freitags nachmittags gekommen oder halt auch mal samstag früh, also das ist unterschiedlich gewesen, aber oftmals halt Freitag nach der Arbeit. Er ist nicht gekommen, warum ist er nicht gekommen? Was ist der also Grund? Er hat gesagt, er will abends zum Sport gehen und ich bin dann auch zum Sport gegangen, kam dann irgendwann abends nach Hause, und wollte mein Fahrrad im Keller abstellen und da lag dann sein Rucksack. Dein Rucksack? Sein Rucksack, genau. Und da habe ich ihn dann angerufen und habe ihn gefragt, du sag mal, du wolltest doch morgen kommen, was macht denn dein Rucksack hier? Sein Rucksack, bei dir? Genau. Mhm. Und dann sagte, da war er dann erstmal perplex und meinte, ich wollte ja heute auf diese Party gehen. Und ich so, welche Party denn? Und dann meinte er, ja, ich wollte das nicht sagen, dann hätte es wieder Stress gegeben. Naja, dann er kommt dann nach Hause und dann habe ich gesagt, bleib, wo du bist. Feier auf was läuft das jetzt hinaus? Ich habe, das ist die Vorgeschichte dazu. Also dieses Gefühl, dieses ungute Gefühl verstärkte sich. Ich habe gesehen, dass er auf Facebook sich mit einer befreundet hat und ich habe die gesehen und habe mir gedacht, das war einfach ein Bauchgefühl. Also er hat eine andere. Er hat eine andere, genau. Eine andere. Und das haut dich jetzt in gewisser Weise schon um, obwohl du dich von ihm getrennt hast. Ich habe mich ja nur räumlich von ihm getrennt. Na gut, aber immerhin, das ist ja schon. Ja, vielleicht ist es für ihn als Mann. Und dieses räumliche Trennen ist aber, ich sag's nochmal, um es wirklich klarzustellen, von dir ausgegangen, ne? Das war dein Wunsch. Das ist von mir ausgegangen, genau. Und jetzt hatte er eine neue. Aber er hat's ja verheimlicht. So, ich habe dann also, weil er es auch abgestritten hat, sie zu kennen, und er mich damit so gepiesackt hat, mit dieser Unehrlichkeit, habe ich dann halt, was sage ich mal Böses. Also ich habe seine E-Mails durchschnüffelt. Oh, das muss ja nicht sein. Ihr seid getrennt, ihr seid räumlich getrennt und du schnüffelst seine E-Mails durch. Ja, das weiß ich, ist total daneben, weiß ich. Ich nenne es mal emotionaler Ausnahmezustand. Wie hast du denn genau rausgekriegt, dass das wirklich so ist? Du hast die E-Mails durchstöbert und was hast du noch gemacht? Ja, die E-Mails ich habe die an seinen besten Freund gelesen und da hat er halt geschrieben, dass er ein Problem hat, hat ihn gefragt, ob er ihm helfen könnte. Er wäre halt fast 8 Jahre mit mir zusammen, wie er ja weiß, und er liebt mich auch noch, aber es gibt jetzt halt eine zweite Frau und sie ist so toll und sie ist so perfekt. Also im Klartext, da gibt es jetzt definitiv eine andere Frau. Die gibt es definitiv. Definitiv. Und diese andere Frau ist ja wirklich jetzt auch verliebt. Das ist nicht nur eine Affäre. Also er hat mir jetzt im Nachgang, die Geschichte geht weiter. Am Montag Sag mir mal einfach, ob das so ist, wie ich sage. Ist diese Frau wirklich für ihn jetzt ein wichtiger Punkt? Dann müssen wir es nicht so im Detail rekonstruieren. Also er hat mir geschrieben, dass er sich in sie verliebt hat, aber mich noch liebt. Also na super. Ja. Solche Aussagen lieben wir natürlich auch. Mhm. Ich habe mich verliebt, aber ich liebe dich auch noch. Na toll. Ja. Also ich habe sie am Montag aufgesucht. Du hast diese Frau aufgesucht? Ja. Wie hast du sie ausfindig gemacht? Ja, ich habe ihren Namen bei Google eingegeben. Ihr Name ist jetzt nicht so gängig. Ja. Also es ist nicht Susanne Müller oder so. Ja. Und habe halt gleich der erste Eintrag war eine Zahnarztpraxis und dort bin ich dann hingefahren und wollte halt einfach mit ihr reden. Sie war aber gar nicht da. Und ich habe dann die Rezeptionistin gebeten, der Dame meine Telefonnummer zu geben und die hat mich angerufen und zwar innerhalb von 5 Minuten, also ich habe nicht mal lange gewartet. Ja. Und was kam da raus bei dem Telefonat? Die war natürlich geschockt. Warum? Weil er ihr gesagt hat, er ist Single. Ach so. Und er hat nicht mit offenen Karten gespielt. Genau. Und so, was heißt das jetzt? Trennen die sich jetzt wieder? Trennt sie sich wieder von ihm oder was? Das weiß ich nicht. Hast du dich jetzt nachdem mit ihm nochmal unterhalten? Heute. Und was sagt er? Ist er sauer auf dich? Er hat mir vorher schon am Montag per SMS geschrieben, dass ich für ihn gestorben bin. Mhm. Nach der Aktion. Kann ich auch verstehen, klar. Gut verstehen. Du schnüffelst rum. Ich weiß. Da hast du dich gar nicht reinzumischen. Ich weiß. Und nun? Ja, und dann hat er aber irgendwie einen Tag später geschrieben, wir können die 8 Jahre nicht hin oder die fast 8 Jahre nicht einfach oder ob ich die jetzt einfach so wegwerfen will. Oder wir, so hat er es geschrieben, wir. So, jetzt stehen wir genauso weit, wissen wir genauso viel wie vorher. Genau. Rein in die Kartoffel, raus aus dem Kartoffel. So, genau so sieht es auch bei mir im Kopf aus. Also ich habe die letzten, ich hatte ja am Montag schon angerufen. Mit dem Kollegen gesprochen habe, da hat er mich gefragt, ob ich was getrunken hätte, aber nein, es war nicht so, ich bin einfach durch gewesen, weil nur heulen und... Wieso geht ihr beiden denn nicht zu einer Eheberatung? Das wollen wir machen, haben jetzt einen Termin am 24.05. Okay, das ist ja nicht mehr so lange hin, denn das ist, glaube ich, wirklich nötig, dass ihr mit jemandem Neutralen am Tisch sitzt, bei dem komischen Hin und Her, um die Frage zu klären, was wollen wir? Haben wir noch Gefühle füreinander? Sehen wir eine Zukunft? Oder sind wir einfach zu schwach, uns zu trennen voneinander? Das ist die Frage. Ja, genau, das ist die Frage. Das ist wirklich die Frage. Ist da noch eine Substanz, auf die sich aufbauen lässt, oder seid ihr einfach nur zu feige zu sagen, es ist vorbei? Also ich kann von mir aus mit Sicherheit sagen, dass es nicht Feigheit ist, weil ich in der Zeit, wo wir eben räumlich getrennt sind, mir ganz viele Gedanken darüber gemacht habe, was uns eigentlich verbindet und welche Dinge halt abhanden gekommen sind, das heißt, und was wir vernachlässigt haben. Das heißt, du würdest gerne nochmal einen neuen Versuch starten? Ich würde einen Versuch starten, ja. Ich weiß, mit Zusammenleben wieder? Ich glaube nicht, dass es sofort sinnvoll wäre, aber nach einer gewissen Zeit, ja. Gut, Laura, dann kann ich wirklich nur für euch hoffen, dass, also der Termin ist ja gesetzt, ne? Der 24. Das, und er will damit hingehen. Ja, frage ich dich. Also, soweit er es mir mitgeteilt hat, ich habe ihm geschrieben, 24.05. wäre der früheste Termin. Und er hat geschrieben, dann sollten wir den nehmen. Gut, dann hoffe ich. Hat mich auch gebeten, mir die Fragebogenunterlagen zu schicken. Also versprecht euch da jetzt nicht die große Lösung. Ich finde aber auf jeden Fall, dass man das machen sollte. Und je nachdem, vielleicht habt ihr Glück, dass ihr an einen sehr kompetenten Menschen stoßt, mit dem ihr da zusammensitzt, wo die Chemie auch stimmt. Es gibt auch Kompetente, da stimmt die Chemie nicht und dann bringt das nicht viel. Aber ich wünsche euch das und dass da eine Klärung stattfindet für euch beiden, wie immer die auch aussehen mag. Aber das ist eine klare Klärung. Ja. Das wünsche ich dir von Herzen und euch von Herzen, Laura. Das ist mehr kann ich gar nicht sagen im Moment. Der Termin ist wirklich sehr wichtig, den müsst ihr wahrnehmen. Also du meinst auch, dass es zu chaotisch, um das selbst zu lösen. Ja, finde ich völlig chaotisch. Da muss jemand mit klarem, objektivem Kopf ran. Meinst du denn, dass es sinnvoll ist, also weil er will jetzt am Sonntag zum Beispiel vorbeikommen zum Reden, ob das überhaupt sinnvoll ist? Ihr könnt es ja mal versuchen, wenn ihr euch nicht in die Haare kriegt. Versuchen kann man es auf jeden Fall, klar. Natürlich. Ich habe halt ein bisschen Angst davor, ne? Ja, aber bevor es dann irgendwie besonders eskaliert, kannst du es ja abbrechen und sagen, Moment, lass uns das mal alles am 25. besprechen. Ich glaube, das ist das Beste. Ich wünsche sehr viel Glück und alles Gute, Laura. Dankeschön. Und tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Sigrid, 61, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sigrid, um was geht's denn bei dir? Bitte? Um was geht es denn bei dir? Entschuldigung. Ja, wir hatten schon mal gesprochen. Ich habe mich vor einem halben Jahr von meinem zweiten Ehemann getrennt, eben aufgrund dessen, dass seit geraumer Zeit nichts im Haus gemacht wurde, das Haus vermüllt ist, ich kein Geld bekommen habe. Ich bin krank geworden in diesem Hause. Ich habe Hautprobleme bekommen. Mhm. Ich habe Atemnot bekommen, Geschwimmel, Pilze. Ich liebe meinen Mann, aber ich habe keine andere Möglichkeit mehr gesehen als... Wer hat das Haus denn vermüllen lassen? Mein Ehemann. Und warum hast du nicht ein bisschen geholfen, dass es... Weil ich erst, in zweiter Ehe mit ihm verheiratet bin, als ich einzog. War schon eine gewisse Situation, die hat schon bestanden. Mhm. Und mir wurde immer gesagt, ja, sobald ich das alles geregelt habe mit meiner Ex-Frau, ich habe im Moment kein Geld, dann wird das gemacht. Und aber zum Beispiel in eurer Wohnung war es doch dann auch vermüllt, oder wie? Es war, nein. Die Wohnung habe ich, soweit ich konnte, sauber gehalten. Genau, das meine ich. Es war aber ein Haus, das über 2,5 Etagen ging, wo ich nachher in meinem Alter überhaupt nicht mehr die Möglichkeit hatte, dagegen anzugehen, dass ich das überhaupt in den Griff bekommen habe. Es wurde gesammelt, es sind Kataloge gesammelt worden von Eisenbahnen, die 20 Jahre alt waren. Es wurde bei eBay nicht ein Teil ersteigert, es wurden 5 Sonnenschirme, die überhaupt nicht gebraucht wurden. Und da wurdest du nicht hart drüber? So war's. Nein, genau. Jetzt bist du seit einem halben Jahr von diesem Mann getrennt. Ja. Ja. Wie lief das mit der Trennung? Ich habe es mir nicht leicht gemacht. Ich habe Kinder, die das auch mit erkannt haben und mir dann ganz klipp und klar gesagt haben, wenn du nicht irgendwas änderst, dann hast du uns auch verloren. Und einer meiner Töchter hat eine Wohnung gesucht und ich war ihr behilflich, ich bin mitgefahren und wir haben dann eine Wohnung besichtigt, wo ich dann auf einmal dachte, das ist meins. Mhm. Und das hat sich dann von jetzt auf gleich ergeben. Ich konnte diese Wohnung nicht bezahlen, ja. Weil ich seit einem Jahr, anderthalb Jahren arbeitslos bin, habe das erstmal geklärt, mhm. wie das läuft und bekomme im Moment diese Wohnung vom Sozialamt bezahlt. Ja. Wie lange warst du mit dem Mann eigentlich zusammen? 13 Jahre. 13 Jahre, das ist ja schon eine lange Zeit. Ja. Ja, da muss er ja auch irgendwas zusteuern dann zu dir. Das tut er aber nicht. Gibt es in der Gerichtsprozesse? Nein. Weil ich, ich bin eben so ein Mensch, der sich sagt, es ist keiner für mich verantwortlich, außer ich selber. Ja gut, aber du hast ja Rechte und deine Rechte solltest du ja auch dann einklagen und darauf bestehen. Ich habe es nicht getan. Ich lebe im Moment von 378 Euro im Monat. Und wie gesagt, ich kann niemanden dafür verantwortlich. Ich kann ja nicht sagen, ich bin jetzt mit dir verheiratet gewesen. Du musst jetzt für mich bezahlen. Das ist einfach nicht meine Vorgehensweise. Vielleicht ist es falsch. Ich bin aber auch in dem Alter, ich habe jetzt meinen Rentenantrag eingereicht und hoffe inständig darauf, dass das in der nächsten Zeit klappen wird. Mhm. Dazu aber nochmal gleich eine Frage, aber vorab noch die Frage, wie hat er denn reagiert, als du gesagt hast, ich gehe? Im Prinzip gar nicht. Er hat mir gesagt, ja, ich habe es eigentlich schon vermutet, aber gut, wenn du meinst, du musst gehen, dann musst du eben gehen. Also das klingt nicht gerade sehr betroffen und erschüttert. Das ist richtig. Er hat es einfach dann so hingenommen. Ja, hab ich. Nee, ich meine, er hat es denn einfach so hingenommen? Er hat so hingenommen. Ich stehe auch noch in Kontakt und auch nicht im Streit. Ich telefoniere, teile gewisse Dinge mit oder frage mal nach. Aber es kommt nie irgendwas. Er kommt wahrscheinlich zurecht. Ich war auch schon in diesem Haus wieder. Nach wie vor ist nichts gemacht. Es ist also Schimmel. Der Hauptgrund dieser Trennung war wirklich diese chaotischen Zustände in dem Haus und dass er nichts dagegen getan hat. Ja. Wie war es denn eigentlich so zwischenmenschlich in den letzten Jahren? In den letzten Jahren, er ist nicht unbedingt ein sehr emotionaler Mensch, der aus sich rauskommt. Er ist ein sehr hochintelligenter Mensch. Und aber in sich sehr verschlossen. Ja. Und das heißt, ihr habt da mehr oder weniger nebeneinander hergelebt. Ja, in den letzten Jahren ja. Gab es eigentlich auch viel Streit? Nein, es konnte gar keinen Streit geben. Weil er immer still ist. Genau. Aber er hat sich dann auch nicht zu deinen Problemen und deinen Kritiken geäußert. Er ist einfach so, er ist weggegangen. Ich habe Wechseljahre Probleme gehabt, da war ich allein. Mhm. Ich habe durch diese wohnliche Situation Probleme gehabt, dass ich Quaddeln bekommen habe, dass mir der ganze Hals zuging. Mhm. Ich konnte nicht sprechen, ich konnte nicht atmen. Meine Tochter war zufällig da. Die hat mich ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Er hat uns nur alles Gute gewünscht und hat uns fahren lassen. Hast du in diesen Jahren der Ehe, warst du dann noch berufstätig? Auch zusätzlich warst du? Mhm. Ja. Ja. Es sind so viele Dinge gelaufen. Ich hätte diesen Menschen, oder ich habe ihn ungern, mir ist es schwer gefallen, ihn allein zu lassen, weil ich ihn wirklich ganz, ganz doll lieb gehabt habe. Aber es sind so Dinge gewesen. Damals war es eben wirklich aus Geldmangel. Er ist kein armer Mensch. Ja. Er ist promovierter Chemiker. Als wir heirateten, hatte er wenig Geld, weil er, wie gesagt, die erste Frau noch bezahlen musste. Und wir haben geheiratet. Ich habe den Ehering bekommen, den er für seine Ex-Frau gekauft hat. Ich habe solche Dinge alle damals in Kauf genommen. Und ich kann jetzt einfach nicht mehr weiter. Ist es denn jetzt mittlerweile so, dass du, wenn du in deiner Wohnung sitzt, dass du sagst, ich bin froh, dass ich jetzt eigenständig bin und nicht mehr bei ihm leben muss? Ja. Das schon? Ja. Ja. Ich habe nur, mein Gott, wenn man immer allein ist, ich habe schon dieses Gefühl, ich hätte ihn gern an meiner Seite. Mhm. Gut, aber das ist ja nun gescheitert. Das muss man ja so sagen. Das ist eben so, wie du dir das wünschst, funktioniert es nicht. Nein, so funktioniert es nicht. Mhm. Und ich glaube, ich hätte es auch nicht gemacht ohne Unterstützung meiner Kinder. Ich wäre da geblieben, habe mir aber im Hinterkopf immer gesagt, irgendwann, ich habe bisher dagegen angekämpft oder gekämpft und habe mir die Finger wund gearbeitet. Ich habe wirklich diverse Krankheiten durch diese Situation, durch dieses Haus bekommen. Das ist natürlich dann wirklich, wirklich kein Zustand, in dem man leben kann. Ja, und deshalb habe ich mir auch gesagt, wenn du jetzt nicht gehst, irgendwann kommt die Zeit, wo du selber resignierst. Ja, ja. Sag mal, was sagen denn deine Kinder dazu, dass du gar keine Forderungen an ihn stellst? Die sind ein bisschen böse mit mir. Kann ich gut verstehen. Ich finde, Sigrid, ich weiß nicht genau, wie die Rechtslage ist, dass du dich auf jeden Fall von einem Anwalt mal beraten lassen solltest, welche Rechte du hast. Der Mann ist promovierter Chemiker, der hat wahrscheinlich einen guten Beruf. Ja. Und dann solltest du das auch nehmen und mit gutem Gewissen nehmen, was dir zusteht. Ich weiß nicht, wie die Lage ist, aber erkundige dich doch ganz einfach mal. Ja gut, aber wenn ich mich jetzt erkundige, ich kenne ja auch die Rechtslage nicht. Ich habe nie mit solchen Situationen zu tun gehabt. Ich habe ja auch gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, mir einen Rechtsbeistand zu nehmen. Ja, gibt es aber für deine Situation gibt es aber auch Hilfen und die können wir dir gleich mal an die Hand geben, wo man auch hingehen kann, wenn man eben nicht so betucht ist. Ja. Ja, das machen wir jetzt mal. Dann rufen wir dich jetzt gleich an. Das solltest du auf jeden Fall tun, Sigrid. Du hast jetzt einen ersten großen Schritt gemacht. Den finde ich sehr richtig und sehr gut für dein Leben. Und das ist auch eine große Leistung, finde ich, das dann zu schaffen. Jetzt mach den anderen Schritt auch noch. Du musst da nicht in Armut leben. Das ist wirklich nicht nötig. Wir werden dich jetzt mal informieren, an wen du dich wenden kannst, was du tun solltest. Ja? Ja, gerne. Das machen wir, Sigrid. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, 1.22 Uhr haben wir und jetzt gibt es eine Domian-Postecke. Und zwar hat Annette geschrieben. Annette hat geschrieben und sie schreibt, Hi Domian, nachträglich die herzlichsten Glückwünsche zu deinem 18. Jubiläum. Ich habe eure Geburtstagsshow gesehen. Toll, was deine Mitarbeiter für dich auf die Beine gestellt haben. Und Deutschlands Show-Prominenz gratuliert dir. Sensationell, du hast es wirklich verdient. Wenn du die 20 voll hast, also in 2 Jahren, muss der WDR dir eine Samstagabendshow spendieren. Wir Fans werden das einfordern. Das finde ich sehr nett von euch und das ist auch eine schöne Idee. So, und dann an dieser Stelle auch nochmal, ich habe es ja schon einige Male gesagt, aber es liegt mir wirklich daran, das nochmal zu unterstreichen. Vielen, vielen Dank für die so zahlreichen Glückwünsche und auch kleinen Geschenke, die wir bekommen haben. Zum Beispiel auch von Renate, die hat uns eine schöne Karte geschrieben und uns ein Apfelbäumchen geschenkt. Das fand ich eine tolle Idee. Vielen, vielen Dank, Renate. So, genug der Lobhudelei. Jetzt gibt's Post von einem Menschen, der sich Salek24 nennt, was immer das so heißen mag. Dieser Mensch schreibt, Hallo, mir geht es tierisch auf den Geist, wie Sie, Herr Domian, sich ständig anmaßen, irgendwelche Meinungen zu verbreiten. Homo-Ehe, Papst, Sterbehilfe, Dschungelcamp und jetzt Hoeneß, mit dem Sie natürlich nicht das geringste Mitleid haben. Zahle ich dafür Gebührengelder, damit Sie uns die Ohren zusülzen? Wer sind Sie eigentlich? Und dann sehe ich auch noch, mit welchen Knalltüten Sie im Showgeschäft befreundet sind. Mir reicht's. Ich betätige jetzt den Ausschalteknopf. Das finde ich auch eine sehr gute Idee, lieber oder liebe Salek24. So, Post von Annegret. Annegret ist 77 Jahre alt und Annegret schreibt, Lieber Domian, ich höre deine Sendung nun schon seit über 15 Jahren. Oft schrecke ich zusammen, wenn ich so manche Geschichte höre. Oft bin ich empört und so oft habe ich Tränen in den Augen, wenn Menschen mit besonders schweren Schicksalen bei dir anrufen und du so herzlich und ehrlich mit ihnen sprichst. In all den Jahren habe ich durch deine Sendung mehr Trost gefunden als in der Kirche. Ich habe immer Angst vor deiner Sommerpause. Eure Sendung ist für mich Teil meines Lebens geworden. Auch wenn es manchmal langweilige Nächte gibt, aber das ist egal. Das Leben ist auch manchmal langweilig. Bleibe uns bitte noch sehr lange erhalten. Vielen lieben Dank für den netten Brief, liebe Annegret. So, und dann schreibt uns Semi. Hi Domian, die Sendung Schmutz diese Woche war der absolute Hammer. Ich habe mich bei noch keiner Fernsehsendung so geekelt, obwohl man bei dir ja nichts sieht, sondern die Sachen nur erzählt bekommt. Bei dem ersten Anrufer allerdings habe ich mich gefragt, wie kann man Fußnägel essen? Bleiben die einem nicht im Halse stecken? Wie auch immer, auf weitere so krasse Sendungen. Semi, diese Frage habe ich und wir uns in der Redaktion auch noch gestellt. Da habe ich nicht richtig nachgehakt. Wie kann man Fußnägel essen, was der Anrufer da erzählt hat? Ich weiß es nicht, wenn man sich vielleicht ganz klein schnibbelt. Aber wir wollen uns das auch gar nicht so ganz genau vorstellen. So, Ende unserer Postecke für heute. Und wir machen jetzt weiter mit der Sendung und der freien Themennacht. Und ich freue mich auf zwei Anrufer gleichzeitig, nämlich auf Vanessa und Rebecca, beide 24. Hallo. Hallo. Ich kann mit euch beiden gleichzeitig sprechen? Ja. Das ist sehr schön. Vanessa und Rebecca. Ihr beiden, warum habt ihr angerufen? Ja, also wir suchen schon seit langem einen Freund und finden einfach keinen. Wir werden nie angesprochen und wir sprechen auch irgendwie keine Männer an. Irgendwie klappt das nicht so bei uns. Und heute sind wir extra nach Essen gefahren zu eins der Liebesalarmparty und haben leider keine Karten mehr bekommen, weil die alle schon weg waren. Ach du lieber Gott, und was macht ihr jetzt gerade? Wo befindet ihr euch? Ja, wir waren dann erst in einer anderen Disco, aber da waren nur kleine Kinder, also halt unter unserem Alter, sag ich mal. Ja. Und da sind wir dann wieder abgehauen. Und dann wollten wir eigentlich woanders hin, aber irgendwie haben uns ein bisschen verfahren und jetzt dann haben wir gerade Domian gehört am Radio und dachten wir, ja komm, wir rufen einfach mal an, wir haben was uns jetzt. In der Hoffnung, ob ich vielleicht den einen oder anderen Mann für euch habe. Ja, oder Mann. Sitzt ihr beiden Abend jetzt im Auto irgendwo? Ja. Ach du lieber Gott, und woher kommt ihr? Ihr seid jetzt in Essen oder wart ihr in Essen und wo seid ihr zu Hause? Aalen und Bad Sassendorf. Jetzt habe ich gerade nicht so geografisch das auf dem Schirm. Ist das weit weg von Essen? Ja, 1 Stunde, 10 Minuten sind wir gefahren. Ah ja, dann doch, das ist doch eine ganze Menge. Also in der Nähe so von Hamm und so. Ah, verstehe. Ich kann das mir gar nicht vorstellen, dass zwei so nette junge Mädels wie ihr, so klingt ihr zumindest, keine Jungs findet. Das gibt's doch gar nicht. Ja, oder Männer, ne? Oder Männer, natürlich, Entschuldigung. Ja, natürlich, Männer. Wir wollen keine Jungs, aber Männer. Ja, Männer sind aber heutzutage so, die wollen alle nur das eine. Oh. Die verarschen nur einen und die trauen sich auch wahrscheinlich nicht, uns anzusprechen. Aber aus welchem Grund auch immer. Wir sind zwei nette Mädels. Ja, wie seht ihr denn so aus, wenn ich fragen darf? Ja, also ich, Vanessa, bin blond, klein, hat ein hübsches Gesicht, sehr, sehr schöne Augen. Ja, also durchaus ansehnliche junge Frauen. Ja, also wir sind schon attraktiv. Ja, wenn ihr... hat kupferne Haare, ist groß. Wie lange seid ihr beide schon solo? 5 Jahre. 5 Jahre? Also ich ein Jahr. Du ein Jahr, 5 Jahre. Wer ist das mit den 5 Jahren? Rebecca? Nee, Vanessa. Die Vanessa mit 5 Jahren ist natürlich schon sehr lang. Ja. Nun ist das immer so eine Sache. Ihr sagt, uns spricht keiner an. Warum sprecht ihr dann nicht an? Haben wir letztens gemacht. Ich habe Rebecca vorgeschickt. Das hat auch nichts gebracht. Das ist auch nichts geworden. Nicht mal ein Treffen. Ich habe es nicht ernst gemeint, aber hat vorher gesagt, ja, klar, kennenlernen, aber... Dann hat man wochenlang telefoniert und sich dann ein bisschen besser kennengelernt und dann kam es wieder zu nichts. Auf einmal melden sie sich nicht mehr. Ach du lieber Gott, und dann schon wieder Frust. Ja. Und wenn man immer wieder enttäuscht wird, dann kann man auch immer nicht mehr. Ja, gut, aber so ganz schlimm ist es noch nicht. Ich sehe da noch einen gewissen Spielraum nach oben bei euch beiden. Wirklich, ihr beiden. Klar, das ist also ich vertraue keinem Mann mehr. Warum? Seid ihr so bitter? Enttäuscht worden, Betrügen, alles. Wie wär's denn mit einer Frau? Nein. Nein. So weit geht's dann doch nicht mit den Männern. Nee. Ach, Mensch, also das ist ja das alte Lied. Natürlich kann man enttäuscht werden. Und man ist dann irgendwann auch frustriert, wenn es vielleicht wirklich eine ganze Weile dauert. Manchmal dauert es in der Tat lange, ehe man jemanden gefunden hat, wenn man jemanden sucht. Aber was bleibt einem anderes übrig, als es immer wieder zu versuchen? Die Alternative ist, dass man irgendwie wie ein Mauerblümchen zu Hause in der Ecke sitzt und alt wird. Ja, die Alternative ist, dass man, keine Ahnung, nur One-Night-Stands hat von einem zum nächsten, aber nie den Partner fürs Leben findet. Das ist eher die Alternative. Ja, und das ist natürlich auch traurig. Wenn man das nämlich so macht und dann immer, ja, okay, ich gebe dir eine Chance, ich gebe dir eine Chance und dann am Ende ist es wieder so. Seid ihr irgendwie im Netz auch unterwegs auf der Suche? Ja, aber das habe ich schon längst aufgegeben, weil da waren nur Gestörte bei, Entschuldigung. Ja, ist das so? Auch bei 1 Live. Ja, das kann... Vor allem das Geilste ist, wir werden dann, weil uns bringt man ja nicht in Verbindung. Ja. Und dann schreiben wir uns denselben Typen an, ne? Mit der gleichen Nachricht. Wird nur kopiert. Verstehe. Und dann an uns beiden geschickt. Oder was, noch an andere. Was macht ihr beiden denn so im Leben, so im Beruf zum Beispiel? Ich bin Friseurin, also Vanessa. Vanessa ist Friseurin, ja, und? Und ich bin bautechnische Assistentin, also ich mache da gerade eine Ausbildung. Ja, zu. Also ihr beide steht richtig gut im Beruf, im normalen Berufen dann, ja. Oh. Wohnt ihr zusammen? Ja. Wohnt ihr auch zusammen? Nee, wir wohnen jeweils alleine. Wir haben eine eigene Wohnung. Wir sind alle selbstständig. Also. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich euch jetzt groß raten soll, außer weiter zu baggern. Und die Hoffnung nicht aufzugeben, denn wir wissen alle, dass es natürlich auch tolle Typen gibt. Ja, aber was ist denn mit der Männerwelt verkehrt gelaufen? Weißt du, diese Frage, die stellen sich Generationen von Frauen. Und diese Frage... Ja, aber meine Oma zum Beispiel ist seit 50 Jahren verheiratet. Das wird es heutzutage nicht mehr geben. Ja, aber vielleicht würdest du auch gar nicht mehr 50 Jahre verheiratet sein wollen, weil die Leute heute auch irgendwie viel selbstständiger sind und viel selbstbewusster, gerade die Frauen. Da gebe ich dir natürlich recht. Diese lang anhaltenden Beziehungen, die wird es immer weniger geben. Das glaube ich auch. Es gibt halt dieses Glück so selten, dass man jemanden findet, mit dem man wirklich sehr, sehr, sehr lange zusammen ist. Das ist ein Sechser im Lotto. Das glaube ich, dass das ganz selten passiert. Aber es gibt schon das Glück, dass man für eine gewisse Zeit mit jemandem zusammen ist, wo es auch gut funktioniert. Und auch wenn man oft gefrustet ist, finde ich, sollte man das nicht aufgeben, das zu suchen. Ihr dürft jetzt nicht zu sehr schnell die Flinte ins Korn werfen. Ihr seid 24 Jahre alt. Wenn wir uns in 20 Jahren wieder unterhalten und ihr dann immer noch so redet, dann gebe ich euch recht, dann sage ich, werft die Flinte ins Korn. Okay, machen wir. Ihr Süßen, wo geht's denn jetzt hin? Jetzt sitzt ihr da im Auto, was habt ihr für einen Plan? Wir haben jetzt 2:30, ist ja nicht mehr so, ein bisschen Zeit ist ja noch für die Nacht. Ja, aber ich glaube, wir fahren jetzt erstmal Richtung Dortmund zurück, da müssen wir eh lang. Ja. Da ja noch irgendwas, keine Ahnung. Ja, ich habe keinen in Dortmund. Also hier in Essen ist nichts mehr los auf den Straßen. Ja, ich weiß nicht, was in Dortmund so abgeht, aber heute Freitagnacht könnte es ja vielleicht doch sein. Auf jeden Fall begleiten euch meine guten Wünsche und ja. Ich bin sicher, bald kommt der Prinz. Ja, sind wir mal gespannt. Ihr Lieben, alles Gute, ciao. Schöne Nacht noch. Ciao, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Magdalena 26, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Magdalena. Um was geht es denn bei dir? Ich habe eine soziale Phobie. Oh je, beschreib mal genau, was das in deinem Fall bedeutet. Das bedeutet, in meinem Bekannten- und Freundeskreis bin ich sehr offen, sehr lustig, sehr wie ich sein kann. Aber sobald ich in einer fremden Gegend in unwissenden sozialen Kontakten bin, reagiere ich panisch. Also das heißt, ich habe schwitzige Hände, ich habe ein Rauschen im Kopf, würde ich fast so sagen. Mhm. Ängstlich, einfach nur ängstlich. Aber wie mutig dann für dich jetzt, mit mir hier zu sprechen? Ja, ich bin den Schritt gegangen, weil ich schon oft den Schritt gegangen bin. Ich habe mir versucht, Hilfe zu holen. Mhm. Wurde nie ernst genommen. Mhm. Und ich habe einfach mal gedacht, ich versuche jetzt mal über den Weg. Ich weiß, dass sie mir jetzt so nicht helfen können direkt, aber... Schon erstaunlich. Also im Bekanntenkreis, in der Umgebung, die du kennst und die Menschen, die du kennst, funktioniert alles gut. Ja, soweit. Also im Familienkreis ist es auch wieder ein bisschen anders. Ja. Da bin ich auch so hippelig und zittrig und es ist... Was machst du denn dann, wenn so eine Panik kommt, wenn es dich richtig trifft, du sprichst mit irgendjemandem Fremden und musst dich mit dem unterhalten? Aus welchen Gründen? Ganz schlimm. Ich versuche der Situation aus dem Weg zu gehen. Ich kapsel mich ab, ich ziehe mich zurück. Kannst du denn dann noch, wenn du schon in der Situation bist, kannst du dann noch zu Ende sprechen zum Beispiel? Nee. Also ich merke selber, wenn ich jetzt mit einer Person rede, die mir fremd ist, dann merke ich selber für mich, wie ich rede. Ich werde rot im Gesicht, knallrot. Also ich merke richtig, wie mir die Hitze ins Gesicht steigt. Mhm. Ich hustle, ich stotter, ich merke, dass ich ordentlich reden möchte, aber in dem Moment funktioniert das nicht. Mhm. Und das ist schlimm. Weil ich so eigentlich gar nicht sein möchte und weil ich weiß, dass ich so eigentlich gar nicht bin. Das ist das Schlimme eigentlich daran. Wie lange hast du das schon? Das hat angefangen, ich weiß gar nicht. Mit 19, 20 Jahren. Also so sehr lange dann noch nicht. Also als Jugendliche hattest, als Kind hattest du das nicht. Eben genau. Und das ist das Schlimme für mich. Dass ich halt weiß, dass ich früher nicht so war. Mhm. Dass ich genau das Gegenteil von dem war, was ich heute bin. Hast du eine Idee, eine Interpretationsidee, warum das so um diese Zeit gekommen ist bei dir? Ich glaube, das hängt sehr viel mit meiner Jugend zusammen. Also ich habe ich bin jetzt ehrlich, ich habe ziemlich zeitig angefangen zu kiffen. Mhm. Aber in der Zeit, als ich gekifft habe, habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Ich habe gar nicht irgendwie was Positives dabei empfunden. Das waren eher negative Gefühle, sehr viel negative Gefühle. Und ich glaube... Und warum hast du es denn weitergemacht? Gruppenzwang. Gruppenzwang? Eindeutig. Und ja. Wie viele Jahre hast du gekifft? Ein Jahr durchgängig. Ja. Genau, und dann bin ich schwanger geworden. Mhm. Und habe aufgehört, also abrupt, wo ich wusste, ich bin schwanger, da war das für mich gar kein Thema mehr. Mhm. Aber davor habe ich immer gedacht, ich brauche trotzdem schlafen und ich muss dazugehören und dies und jenes. Und ein Jahr, was bedeutet das? Wie oft hast du dann geraucht? Jeden Tag. Jeden Tag. Ja. Und wie oft am Tag? 2-3 Mal. Ja, das ist schon ganz ordentlich. Mhm. So, dann bist du schwanger geworden und hast du das Kind bekommen? Ja, habe ich. Das heißt, du bist auch jetzt junge Mutter? Oder genau. Also das Kind ist schon ein bisschen älter dann. Wie alt ist das Kind jetzt? 7. Und lebst du alleine mit dem Kind oder wie lebst du? Ich habe einen Partner. Ja. Und der Vater für das Kind ist aber auch noch da, von daher, ja. Ach so, dein Partner ist nicht der Vater von dem Kind? Genau, nein, ist er nicht. Wie ist es so innerhalb eurer kleinen Familie? Da ist es gut, so wie du es vorhin beschrieben hast? Also mein Freund, der ist relativ zurückhaltend, was meine Tochter betrifft. Also ich habe eine kleine Tochter, klein, gut, schon Schulkindalter. Mhm. Der Vater, der ist begeistert von ihr, er hat sie sehr lieb, er kümmert sich so gut, wie es geht. Wir haben auch noch sehr, sehr, sehr guten Kontakt, obwohl wir getrennt sind, aber ja. Mhm. Bist du berufstätig auch noch? Ich lerne gerade noch. Was lernst du? Bürokauffrau. Bürokauffrau. Das heißt, du lernst, du gehst in eine Schule, Abendschule oder was machst du? Das ist vom Arbeitsamt eine schulische Maßnahme, sage ich mal. Ja. Aber trotzdem, die fördern einen, aber mir fällt es halt sehr schwer, dort zu sein. Mhm. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Es fällt dir schwer, dort zu sein? Dort zu sein, ja. Ich habe auch im Moment gerade gar keinen Spaß mehr an der Schule. Es ist sehr, sehr. Liegt das auch an dieser sozialen Phobie? Ja, genau daran liegt es. Ja, das habe ich mir gerade schon gedacht. Weil da bist du ja nun auch mit 5 fremden Menschen zusammen und musst sprechen. Ja, die ganze Zeit. Und das ist, macht mir keinen Spaß. Also wenn ich nach Hause komme, ich bin völlig kaputt. Ich habe so gar nichts mehr los. Ich habe Kopfschmerzen. Jetzt gerade wird schönes Wetter. Ich bin längst so ein Mensch, der gerne draußen ist und das Wetter genießt und den Sommer und viel zum See fährt. Aber diese Situationen, die überfordern mich und ich bin auch oft krank, muss ich dazu sagen. Also in Anführungszeichen. Du hast gerade also eine Andeutung gemacht, also dass dein jetziger Partner, mit dem du zusammen bist, habe ich das richtig verstanden, dass der mit deinem Kind nicht so gut kann? Ich glaube, ihm fällt das schwer. Er weiß aber nicht so richtig, wie er mit ihr umzugehen hat. Er ist halt nicht der Vater und er ist auch, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja, belastet dich das auch? Nein, nicht wirklich, weil ich weiß, meine Tochter, die hat ihren Vater und sie hat ihren Papa und das war für mich auch immer sehr wichtig, auch in der Partnerschaft, dass ich weiß, meine Tochter, die hat ihren Papa und der Partner an meiner Seite, der soll keinenfalls den Ersatzpapa spielen. Verstehe. Oder so tun, als ob. Und so dein Verhältnis zu dem Kind ist auch, wie würdest du das beschreiben? Ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig. Sie ist jetzt halt in einem Alter, aber eigentlich doch gut. Also sie hat mich sehr lieb, das merkt man. Ja. Manchmal sehr erstaunlich, wenn wir eine Straßenbahn fahren, dann kommt sie mal an und sagt, Mensch Mama, ich hab dich lieb. Und ganz viele haben schon gesagt, Mensch, was ihr Kind ihnen sagt, das kennt man ja so gar nicht so von Kindern. Aber das ist schon Also ja, das ist schon eine gute Ebene, die ihr da habt. Und ja, würde ich schon sagen. Ja. So, jetzt ist aber die soziale Phobie. Hast du den Eindruck, dass das in den letzten Jahren schlimmer geworden ist von Jahr zu Jahr? Ja, absolut. Ja, das wird immer schlimmer. Ich merke es eben, ich habe im letzten Jahr meine Ausbildung abgebrochen aufgrund dessen. Mhm. Also unterbrochen, sage ich mal. Weil ich halt gemerkt habe, es geht nicht mehr. Ich habe teilweise Vorträge, habe mein Kind vorgeschoben, dass sie krank ist, damit ich einen Vortrag nicht halten muss. Mhm. Und da habe ich irgendwann gemerkt, es geht nicht mehr. Und beschreib mir noch eine alltägliche, also eine Alltagssituation, vor der du wahnsinnige Angst hast, die wir das nicht haben, mit links machen. Morgens beim Aufstehen zu wissen, ich muss jetzt zur Schule fahren. Mhm. Fahrrad, also ich fahre gerne Fahrrad. Und zu wissen, ich fahre jetzt alleine zur Schule, ist für mich manchmal ein Grund zu sagen, ich fahre jetzt nicht. Wie ist das, wenn du zum Beispiel zu einer Bank musst, um irgendwas mit deinem Konto zu besprechen, mit einem Bankangestellten? Das ist wieder was anderes, weil dann weiß ich, es geht um mich. Ich kann es auch gar nicht so richtig erklären, aber das ist irgendwie eine andere Situation. Weil dann weiß ich, es geht um mich, es ist was Wichtiges. Mhm. Da passiert was mit mir, was und die sehe ich auch nie wieder irgendwie. Da weiß ich, die sehe ich jetzt einmal. Mhm, die, ja. Weil in der Schule geht es ja auch um dich und wie du dich da. Genau, ja eben. Deswegen kämpfe ich mich jetzt auch durch, aber es ist sehr, sehr schwer. Also, aber die Leute, die dort sind, die sehe ich halt jeden Tag. Mhm. Und. Achso, das ist der Casus Knacktus, dass du sagst, den sehe ich nie wieder. Wenn ich da versage, ist nicht so schlimm. Und deshalb, genau, so ungefähr. Genau, ja, so fühle ich mich, ja. So ungefähr könnte man das beschreiben, ja. Ja, ja, Magdalena, letztendlich schreit das ja geradezu danach, dass du dich um therapeutische Hilfe bemühen musst. Ja, das habe ich ja. Also das ist halt mein Problem, habe ich ganz oft gemacht. Und die nehme ich nicht ernst. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich war mal bei einer Psychologin, die hat mir da Farben hingelegt. Ich sollte mir die Farben aussuchen. Und aufgrund dessen meiner Farbwahl hat sie meinen Charakter bestimmen wollen. Anhand eines Buches, was sie da liegen hatte. Und das stimmte aber nicht auf meinen Charakter ein. Und eine seltsame Therapieform, finde ich. Ja, genau. Und da habe ich auch gesagt, das ist nicht das, was ich möchte. Und ja, also ich würde jetzt in deinem Fall, nach meiner laienhaften Einschätzung, ist das ein klassischer Fall für eine Verhaltenstherapie, die du machen solltest. Und da gibt es gute Erfolge, gerade bei sozialen Phobien. Da wäre ich sehr optimistisch, oder bin ich sehr optimistisch, was deine Person anbelangt. Ich möchte das ja eben auch, ja, weil ich eben weiß, dass ich nicht immer so gewesen bin. Oder irgendwo ist ein Grund dafür geben. Ganz und genau. Den muss ich eben auch herausfinden. Genau. Und so, meine Diplompsychologin, die hier im Hintergrund sitzt, die Magdalena, wird dich jetzt beraten, um welche Form der Therapie du dich bemühen solltest. Okay, und dann kannst du dir das genau merken und dementsprechend dir auch jemanden aussuchen. Ich glaube, dann geht das auch. Dann wird es nach oben sich entwickeln und gut entwickeln. Ja, ich hoffe das auch. Magdalena. Ich wünsche es mir auch für mich selber. Ja, Dankeschön. Dann legst du bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich an. Ja? Okay, danke. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Danke, tschüss. Jetzt kommt mein Redakteur Marc Strucken rein mit einem Zettel. Mail von Marcel. Ah, Mail von Marcel. Marcel war der Mann bezüglich der Fußnägel essen und Marcel schreibt, hab gerade mitgehört und eine Dame wollte wissen, wie man 10 Nägel essen kann. Nun ja, ganz einfach, der Kunde hat diese Nägel mit dem Brot ummantelt, so dass sie nicht im Hals stecken bleiben. Ab und an passierte das mal, aber dafür gibt es ja was zu trinken oder Öl. Das ist ja unfassbar. Also er hat das mit dem Brot ummantelt, dass sie nicht im Halse stecken bleiben. Aber dann bleiben doch die Fußnägel irgendwie im Magen stecken und im Darm kann man sich nicht irgendwie innere Verletzungen holen. Die Welt ist verrückt. Die Welt ist verrückt. Marcel, vielen Dank für die spontane Rückmeldung. Also du merkst, die Menschen machen sich Gedanken dann genau über solche Sachen und wir ja auch. Vielen Dank. So, wer ist jetzt dran? Jetzt ist der Christian dran und Christian ist 42. Guten Morgen, Christian. Ja, hallo. Hallo Christian. Schön, dass du da bist. Ja. Ja. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's, du hast gestern in deiner Sendung gesagt, dass du viel mehr Menschen bekommst, die aufgrund einer Erkrankung verlassen worden sind. Die aufgrund einer Erkrankung verlassen worden sind, ja, das habe ich hier leider schon oft gehört. Jetzt muss ich dich gleich mal fragen, du sprichst zu langsam, bist du auch schwer erkrankt? Ich habe letztes Jahr fast genau tiefe Hirnstimulation bekommen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also zwei Elektroden im Kopf. Und das ist eine Nebenwirkung davon. Sag's bitte nochmal, ich habe es nicht verstanden. Was hast du letztes Jahr bekommen? Einen Hirnschrittmacher. Ach so, einen Gehirnschrittmacher. Und warum hast du den Gehirnschrittmacher bekommen? Der sollte oder soll den Tremor, den ich habe, positiv beeinflussen. Was meinst du genau damit? Tremor ist das Zittern. Das Zittern. Also das sollte das Zittern beeinflussen. Und ist da Eindämmen. Und ist da was schiefgelaufen, dass du so langsam nur sprechen kannst? Das ist eine mir bekannte Nebenwirkung der Operation gewesen. Ach so. Die Elektroden sind in den rechten und linken Thalamus. Ja. Also dir war das vorher bekannt, dass das passieren könnte. Kann. Und vorher hast du ganz normal gesprochen. Ja. Ist denn das Zittern jetzt wenigstens weg? Ich will mal so sagen, wenn ich den Stimmhörer ausstelle, dann ist es schlimmer. Ich merke es schon. Also nochmal, hat die Operation was gebracht? Bisschen. Bisschen, aber nicht so dolle. Nee. Ärgerst du dich, dass du dich hast operieren lassen? Nee. Ich würde es wieder machen. Ja. Jetzt hast du dich aber gemeldet auf einen Satz, den ich gesagt habe, wie du es vorhin auch schon wiederholt hast. Nämlich, dass ich schon so oft gehört habe hier, dass es Menschen, die schwer krank sind, von ihren Partnern verlassen werden. Und dazu wolltest du auch etwas erzählen. Bin ich auch. Bist du auch? Ich bin, jetzt weiß ich, dass es 2009 war, an MS erkrankt. Ach, du bist auch noch zusätzlich auch noch an MS erkrankt? Das ist ja einer von den beiden Symptomen, die ich habe. Ah, verstehe. 2009 und an MS erkrankt, ja? Ja. Und 2010 ist halt meine Frau gegangen. Nach einem Jahr schon? Mhm. Vorher warst du normal und ganz gesund? Ja. Ja gut, ich war Pfeffer, war die ganze Woche nicht da. Mhm. Und dann von heute auf morgen jeden Tag zu Hause. Ja. Wie war denn die Ehe vorher, vor deiner Erkrankung? Ich würde sagen, gut. Du würdest sagen, gut. Und wie lange wart ihr zusammen? 11 Jahre. 11 Jahre. Dann hast du dann diese schlimme Diagnose bekommen, MS. Du ja. Sagst, dann konntest du nicht mehr deinem Job nachgehen und warst zu Hause. Warst du dann gleich zu Hause? Das heißt, du hast den Job verloren. Ich bin 2009 krankgeschrieben worden und habe die Betrieben zeigen kann. Ja. Ausgeschöpft. Ja. Und ab. Und danach konntest du auch nicht mehr arbeiten? Nee. Nee. Das heißt, du warst dann wirklich, wie du es gerade auch schon sagtest, warst dann immer mit deiner Frau zu Hause. Ja. War denn innerhalb dieses Jahres, ist die Krankheit da schon sehr schnell fortgeschritten? Da noch nicht. Das heißt, es ging da sogar noch einigermaßen. Ja. Hm. Dann hat deine Frau, mit der du so lange zusammen warst, dich nach einem Jahr verlassen. Was hat sie gesagt? Wie hat sie es begründet? Mit der Krankheit nicht. Mit der Krankheit nicht? Nee. Sondern? Mit meiner angeblich übertriebenen Eifersucht und wird es nicht klarkommen. Aha. Aber... Das glaubst du ja nicht. Nee, das waren nur Argumente, die sie gebracht hat, die... Um sich irgendwie rauszureden. Ja. Mhm. Du glaubst, dass sie mit deiner Krankheit nicht zurechtkam und umgehen konnte und wollte? Ich hab's gehofft, weil sie ja von Beruf Altenpflegerin ist. Ach so, das sogar auch noch. Ja. Dann war sie ja vom Fach geradezu. Eigentlich, vielleicht wollte sie in ihrer Freizeit nichts mit Kranken zu tun haben. Auch noch. Ja, verstehe. Wie war denn das dann für dich? Das wäre schon Schock genug. Schwere Krankheit, Job verloren. Wie war das, als dann noch deine Frau ging? Ja, dann war ich alleine in unserem damals noch gemeinsamen Haus. Mhm. Und ja, wie hast du dich da gefühlt? Ja, schlecht. Verzweifelt? Überflüssig. Mhm. Zweifel? Ich habe dann auch 2011 einen fast geglückten Suizidversuch hinter mir. Du hast dir fast das Leben genommen 2011. Ja. Was hast du gemacht? Ich habe Tabletten genommen. Mhm. Alle, die ich hatte. Und wer hat dich gefunden? Das weiß ich bis heute nicht. Wie? Das weißt du nicht? Nee. Aber du musst doch dann irgendwann ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Ich lag im Auto und war schon bewusstlos. Im Auto? Irgendwo draußen im Freien? Na? Ja, draußen im Freien irgendwo. Ja. Und da hatte ich jemand dann zufällig gesehen? Mhm. Ach so. Und der hat den Krankenwagen angerufen und so kam es dann? Ja. Also meine Erinnerung ging bis Freitag morgen 9:30. Mhm. Und dann war was. Und dann bin ich Sonntag Nachmittag 4:30 wieder geholt worden. Dieser Selbsttötungsversuch, hat dieser Versuch deine Krankheit noch verschlimmert? Nee. Das nicht. In dem Moment nicht. Ich wollte dich noch was zu deiner Frau fragen. Hm? Zweifelt man dann nicht an der Liebe, die man glaubte immer zu bekommen von dem anderen Menschen, wenn der Mensch einen dann so schnell verlässt in der Not? Ja. Ja. Das würde ich auch glauben. Ich war erschüttert über diesen Menschen auch. Ich habe dann von damaligen Bekannten erfahren oder zu verstehen bekommen, dass sie sehr materiell eingestellt war. dass sie sehr materiell eingestellt war und du dann, ja, dann weniger Geld hattest durch deine Krankheit. Ja, ja. Mhm. Hat sich ja dann auch schnell einen neuen, ach, das ich auch, sag mal, Lebenssponsor gesucht. Christian, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du auch den Mut hattest, ja anzurufen, auch obwohl du so etwas verlangsamt sprichst. Uns hat das überhaupt nicht gestört und das war völlig in Ordnung. Aber wenn man so so spricht, hat man ja vielleicht manchmal auch ein bisschen Hemmungen. Die brauchst du überhaupt nicht haben. Ich finde, du hast das ganz toll gemacht. Ich danke dir sehr. Also das, was ich sagen will, ist im Kopf eigentlich klar. Ja, genau, das merke ich schon. Ja, das ist nur so ein bisschen verlangsamt dann in der Sprache. Ich kann mich nur halt nicht mal so artikulieren. Genau. Ich möchte auch nicht, dass wir jetzt einfach mal so abrupt Schluss machen. Vielleicht ist da doch noch einiges. Ich habe auch so den Eindruck, dass du schon dich einsam fühlst und alleine bist. Wir rufen dich jetzt nochmal an. Bist du einverstanden? Ja. Gut, dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die Magdalena, meldet sich gleich bei dir nochmal. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Christian. Alles klar. Alles Gute, tschüss. So, und jetzt habe ich hier die Alexandra, die ist 26. Guten Morgen, Alexandra. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Alexandra. Um was geht's denn bei dir? Was ist der Grund deines Anrufes? Ja, ich finde es erstmal total klasse, dass ich überhaupt mal durchgekommen bin nach Jahren von Anrufen. Sehr gut, sehr gut. Jetzt sehe ich dich hier und höre dich mal tatsächlich. Echt klasse. Hältst du den Hörer irgendwie ein bisschen anders? Du klingst so verschwommen irgendwie. Okay, besser? So ist es schon besser, ja. Mhm. Wunderbar. So. Ja, ich hatte der Redaktion erzählt, 26, fünffache Mama. Die, Papa hat uns, wie vielfache Mama? Also bald fünffache, jetzt noch vierfache. Fünffache? Wow. Das ist aber eine stolze Leistung, mit 26 schon. Ja, man hätte es kaum geglaubt, aber ja, tatsächlich. Da warst du die ganzen letzten Jahre immer schwanger, oder wie? Nee, nicht wirklich, ne? Wann fingst du denn an? Wie alt warst du, als das erste Kind kam? 19. Ja gut, dann bist ja immer zu schwanger jetzt. Fünf Kinder und du bist jetzt 26, da ist ja nicht viel. Aber ist ja egal, ist ja dann eine wahnsinnige Lebensleistung für dich schon. Ja, sagen wir mal so, es war nicht geplant, aber ja, ne? Ja, genau, genau. Vielleicht kann man es nicht mehr, genau, so sieht's aus. Sind die Kinder von einem Mann? Alle von einem Papa, ja. Von einem Papa. Und ihr seid eine große, glückliche Familie, hoffe ich. Ja, leider nicht. Der hat uns jetzt vor Weihnachten hat er uns hängen lassen. Und ach du, ja. Jetzt stehst du mit den vielen Kindern alleine da? Ja. Und der hat euch hängen lassen? Ja. Wie alt ist er? 30. Und warum ist er gegangen? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht Überforderung, man kann es nicht wissen. Also er ist ja Latino-Lebensmensch, ne? Gerne unterwegs mit Frauen, sagen wir mal so. Latino? Oh. Ist er Italiener oder was? Nee, kommt aus Nicaragua. Aus Nicaragua, ja. Genau. Ja. Ja, und wie, und er ist jetzt wieder zurückgegangen nach Nicaragua? Nee, um Gottes Willen, er ist auch hier in Deutschland geboren, ne? Ja. Mhm. Aber wieso, wieso habt ihr es darauf angelegt, dass ihr so viele Kinder so schnell hintereinander bekommt? Ob du es glaubst oder nicht, also ich weiß nicht, 1000 Menschen kannst du dir einfallen lassen, was du willst, ob Schicksal, dies, das, keine Ahnung. Ich habe jedes Mal das Pech gehabt, dass es halt nach der 12. Woche festgestellt worden, von der ersten bis zur letzten. Und aber ihr habt da nicht ordentlich verhütet. Ja, nee, das nicht. Das stimmt. Warum habt ihr nicht verhütet? Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage. Ja, aber genau. Die Frage ist jetzt auch völlig unsinnig, weil die Kinder sind da und das ist ein Glück, dass die Kinder da sind. Und das ist traurig und vielleicht eine Schande sogar, dass dein Partner dich verlassen hat. Denn ihr tragt ja gemeinsam große Verantwortung für die Kinder. War denn da nichts zu retten mehr? Ja, sagen wir mal so, ne? Er ist von allen Seiten bestärkt worden, dann doch sein eigenes Leben, der wird von Mama und Papa halt total unterstützt und bekommt alles in den Hintern geschoben, ne? Also von wegen Wohnung und hier und dies und das. Achso, da war dem feinen Herrn das zu viel Arbeit und zu viel Action mit den Kindern. Ja, so auf die Art, ne? Zahlt er denn? Nee, nicht. Ach, das auch nicht mal? Nö. Das heißt, du sitzt jetzt ganz alleine da mit all der ganzen Verantwortung und den finanziellen Belastungen auch? Ja, finanzielle Belastungen, ja. Verantwortung war vorher schon immer meins, weil er war eh immer arbeiten. Alexander, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir müssen leider Schluss machen. Die Sendung ist gleich vorbei. Wir melden uns aber auf jeden Fall bei dir nochmal. Wir müssen noch ein bisschen weiter reden gleich. Ja. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ja? Okay? Okay, okay, bis gleich. Mit. Tschüss. Ja. So, meine Lieben, in der Technik heute Benjamin Vlies. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sind am Montag wieder da. Elternacht von Montag auf Dienstag, Freitagnacht. Bis dahin. Ciao.